Im 14. Jahr aber des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, wieder alle festen Städte Judas heran und nahm sie ein. Da sandte der König von Assyrien den Rabsaki von Lachis aus nach Jerusalem zum König Hiskia mit starker Heeresmacht, der nahm Aufstellung an der Wasserleitung des oberen Teichs, an der Straße zum Wuckerfelde. Da gingen Eljakim, der Sohn Hilkias, der dem Palaste vorstand, und Sebna, der Staatsschreiber, und Jo, der Sohn Asafs, der Kanzler, zu ihm hinaus. Der Rabsaki aber sprach zu ihnen, sagt Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was bedeutet die stolze Zuversicht, die du da hegst? Meinst du etwa, ein bloßes Wort genüge, um den rechten Entschluss und die nötige Macht zum Kriege zu beschaffen? Auf wen verlässest du dich eigentlich, dass du von mir abtrünnig geworden bist? Wohlan, du verlässest dich auf den zerstoßenen Rohrstab da, auf Ägypten, der jedem, der sich auf ihn stützt, in die Hand fährt und sie durchbohrt. So erzeigt sich der Pharao, der König von Ägypten, allen, die sich auf ihn verlassen. Wolltet ihr mir aber antworten, auf Jahwe, unseren Gott, verlassen wir uns. So ist das ja derselbe, dessen Höhen und Altäre Hiskia abgeschafft hat, indem er Juda und Jerusalem befahl, vor diesem Altare sollt ihr anbeten. Nun wohlan, gehe doch mit meinem Herrn, dem Könige von Assyrien, eine Wette ein, ich will dir 2000 Rosse geben, ob du wohl imstande bist, die nötigen Reiter für sie zu beschaffen? Wie willst du da den Angriff eines einzigen Hauptmanns von den geringsten Dienern meines Herrn zurückschlagen? Und doch verlässest du dich auf Ägypten um der Wagen und Reiter willen? Nun, bin ich etwa ohne Jahwes Zustimmung wieder dieses Land herangezogen, es zu verheeren? Jahwe selbst hat mir geboten, ziehe wieder dieses Land und verheere es. Da sprachen Eljakim und Sebna und Jo zum Rabsaki, rede doch mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen es, und rede nicht auf Judäisch mit uns vor den Ohren der Leute, die auf der Mauer stehen. Der Rabsaki aber antwortete, hat mich etwa mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, um solches zu verkündigen, und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie samt euch ihren eigenen Kot verzehren und ihren Hahn trinken? Hierauf trat der Rabsaki hin und rief mit lauter Stimme auf Judäisch und sprach, vernehmt die Worte des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König, lasst euch nicht von Hiskia betören, denn er vermag euch nicht zu erretten. Und lasst euch nicht von Hiskia auf Jahwe vertrösten, wenn er spricht, Jahwe wird uns sicherlich erretten, diese Stadt wird nicht in die Gewalt des Königs von Assyrien überliefert werden. Hört nicht auf Hiskia. Denn so spricht der König von Assyrien, macht Frieden mit mir und übergebt euch mir, so sollt ihr ein jeder von seinem Weinstock und Feigenbaum essen und ein jeder das Wasser seiner Zisterne trinken, bis ich komme und euch in ein Land hole, das eurem Lande gleicht, ein Land voller Korn und Most. Ein Land voller Brotkorn und Weinberge. Lasst euch nur nicht von Hiskia verführen, wenn er spricht, Jahwe wird uns erretten. Haben etwa die Götter der Heiden ein jeglicher sein Land aus der Gewalt des Königs von Assyrien errettet? Wo sind die Götter von Hamat und Apart, wo sind die Götter von Sepharwaim? Und wo sind die Götter des Landes Samaria? Haben sie etwa Samaria aus meiner Gewalt errettet? Wo wären unter allen den Göttern dieser Länder solche, die ihr Land aus meiner Gewalt errettet hätten, dass nun Jahwe Jerusalem aus meiner Gewalt erretten sollte? Da schwiegen sie still und antworteten ihm nichts. Denn so lautete der Befehl des Königs, antwortet ihm nicht. Darauf kamen Eljakim, der Sohn Hilkias, der dem Palaste vorstand, und Sebna, der Staatsschreiber, und Jo, der Sohn Asafs, der Kanzler, mit zerrissenen Kleidern zu Hiskia und berichteten ihm, was der Rabsaki gesagt hatte.